Telekom Fernsprecher Maybachstraße, Ecke Ankerklause an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört jede Menge Laub, das hier quasi vor den Fernsprecher gekehrt wurde, sowie zahlreiche angekettete Fahrräder, die hier am Geländer der Reederei Riedel angekettet sind. Zu meiner weiteren Ausrüstung gehört ein Marktstand, der hier Stoff verkauft, wie ein weiterer Marktstand, der anscheinend Handtücher oder andere anderweitige Textilien verkauft. Zur Müllausstattung gehört eine Döner-Kebab-Tüte bzw. Verpackung sowie ein aufgeweichtes Tempotaschentuch. Ansonsten hier außer regem Markttreiben keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.